Möchte ich noch einen Eindruck weitergeben? Zwar möchte ich anknüpfen an den Punkt, den Ralf gestern schon gesagt hat. In seinem Eindruck, den er hatte, hatte sie eher so das Gefühl, dass wir in so einer Zeit der Erschütterung sind. Und ich denke so, dass Gott nicht nur uns als Bewegung erschüttert, sondern auch jeden Einzelnen irgendwie so erschüttert. Ja? Und dass es ganz viel auch mit Identität zu tun hat. Dass Gott uns irgendwie so zeigen will und sagen will, wer wir wirklich sind in ihm. Und was wir für eine Vollmacht haben irgendwie, dass wir die gleichen Dinge tun können, irgendwie, die Jesus getan hat. Und dass es einfach super wichtig ist, dass wir erkennen halt, wer wir sind. Und genau, und dass die Erschütterung auch so darin besteht, dass wir einfach, dass Gott uns das sagt und wir aber irgendwie Angst davor haben auch, ja, vor dem. Irgendwie vor auch der Power irgendwie, die Gott uns geben will oder vor dem, was wir eigentlich wirklich sind, dass wir so in unseren alten Sachen verhaftet sind. Und dass wir uns vielleicht eher irgendwie so umdrehen und so auf unsere Gewohnheiten schauen und es dran festhalten, weil uns das Sicherheit gibt. Und ich möchte euch eine Geschichte vorlesen, die Gott irgendwie benutzt hat. Und lasst sie einfach auf euch wirken so und ja, schaut, was Gott euch damit sagen will. Ist ganz kurz. Einst fand ein Mann bei einem Gang durch den Wald einen jungen Adler. Er nahm ihn mit nach Hause auf seinen Hühnerhof, wo der Adler bald lernte, Hühnerfutter zu fressen und sich wie ein Huhn zu verhalten. Eines Tages kam ein Zoologe des Weges und fragte den Eigentümer, warum er ein Adler, den König aller Vögel, zu einem Leben auf dem Hühnerhof zwinge. Da ich ihm Hühnerfutter gebe und ihn gelehrt habe, ein Huhn zu sein, hat er nie das Fliegen gelernt, antwortete der Eigentümer. Er verhält sich genau wie ein Huhn, also ist er kein Adler mehr. Dennoch, sagte der Zoologe, hat er das Herz eines Adlers und kann sicher das Fliegen lernen. Nachdem sie die Sache beredet hatten, kamen beide Männer überein, zu ergründen, ob das möglich sei. Behutsam nahm der Zoologe den Adler auf die Arme und sagte, du gehörst der Lüften und nicht der Erde. Breite deine Flügel aus und fliege. Doch der Adler war verwirrt. Er wusste nicht, wer er war. Und als er sah, wie die Hühner ihre Körner pickten, sprang er hinab, um wieder zu ihnen zu gehören. Unverzagt nahm der Zoologe den Adler am nächsten Tag mit auf das Dach des Hauses und drängte ihn wieder. Du bist ein Adler, breite deine Flügel aus und fliege. Doch der Adler fürchtete sich vor seinem Unbekannten selbst und der Welt und sprang wieder hinunter zu dem Hühnerfutter. Am dritten Tage machte sich der Zoologe früh auf und nahm den Adler aus dem Hühnerhof mit auf seinen hohen Berg. Dort hielt er den König der Vögel hoch in die Lüfte und ermunterte ihn wieder. Du bist ein Adler, du gehörst ebenso der Lüfte wie der Erde. Breite jetzt deine Flügel aus und fliege. Der Adler schaute sich um, sah zurück zum Hühnerhof und hinauf zum Himmel. Doch immer flog er nicht. Da hielt ihn der Zoologe direkt gegen die Sonne und da geschah es, dass der Adler zu zittern begann und langsam seine Flügel ausbreitete. Endlich schwang er sich mit einem triumphierenden Schrei hinauf den Himmel. Es mag sein, dass der Adler immer noch mit Heimweh an die Hühner denkt. Es mag sogar sein, dass er hin und wieder den Hühnerhof besucht. Doch soweit irgendjemand weiß, ist er nie zurückgekehrt und hat das Leben eines Huhns wieder aufgenommen. Er war ein Adler, obwohl er wie ein Huhn gehalten und gezähmt worden war.